Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe des blog.über.de Podcast mit mir, René. Und mit mir, mit Stefan. Hallihallo. Oder Thomas. Warte mal, nee, hier ist keiner mehr. Ah, ich weiß, worauf du anspielst, aber erstmal muss ich sagen, dass ich stolz auf dich bin, dass du die Nummer des Blogcasts selbst und auswendig aus dem Kopf konntest. Ja, richtig. Man muss dazu sagen, in den letzten 300 Folgen hat René vor der Aufnahme immer mich fragen müssen, bei welcher Folge wir sind. Ja. Das ist, weil ich hole ihn dann immer aus dem Heim ab, dann nehmen wir die Sendung auf und dann schicke ich ihn wieder zurück. So ungefähr, genau. Genau. Und aber diesmal hat die Heimleitung mir einen großen Zettel in die Hand gedrückt, auf dem die Nummer darauf stand für den heutigen Podcast. Genau. Ja, aber du hast mich gerade Thomas genannt, sag mal, geht's noch? Ja, natürlich geht's noch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kommst ja, du da drauf? Das weißt du doch ganz genau. Ich habe dir doch gerade ein Soundfile geschickt, frisch aus dem geil ablagerbaren Podcast. Ja. Und da können wir mal in den ersten Ausschnitt kurz reinhören. Gut, mach's ab. Ich glaube, jeder, der es hört, jeder, der es irgendwann mal gehört hat, reicht. Ja, jeder von dem wir wissen, der es gehört. Das sind die beiden Jungs von Juba. Ich, der René und der Thomas. Thomas? Ich glaube. Thomas? Aber der René ist auf jeden Fall die aktiver. Die haben mich auch übrigens mal Mr. Scott genannt. Ich heiße ja. Scotch. Es wird auch oft auf dich Scotty. Mit Scotty. Mr. Scotty oder Scotty. Scotty. Ja, das möchte diesem Irrglauben möchte ich gleich mal hier an der Stelle ein Ende setzen. Ja, aber musst du aufpassen, weil solche Spitznamen sind. Ja, ist ja echt ein Ding, du. Nennen die genau. Mich Thomas. Ich glaube, vielleicht nennen wir einfach deinen Namen zu selten hier im Podcast. Ja, und du bist auch der Aktivere. Aber liebe Leute von Geil Ablabern, das täusche ich. Der macht ja auch nicht für den Blogcast. Noch nicht mal für den Blog. Der quatscht nur. Ja, also. Ja, aber ich kann noch einen zweiten Ausschnitt spielen, um das nochmal zu untermauern, weil es ging dann auch später in der Sendung noch weiter und man, wo man sich beim ersten Mal noch unsicher war, wie du heißt, da war man sich beim zweiten Mal dann schon richtig sicher. Noch sicherer. Dass du Thomas heißt und man war sich auch ganz sicher, wo unser Blog zu finden ist. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Das Internet mit den unendlichen Internetweiten. Aber wir wollten ja eigentlich mal aufzählen, wer uns alles schon gehört hat. Stimmt. Also dabei wissen wir von René und Thomas. Ja. Juba.net. Oder so? Blogcast.juba.net, genau. Dann wissen wir von Norbert. Geistesblickse. Dann der Witzmann natürlich. Na, also da müssen wir erstmal widersprechen, ne? Also, unser Blog ist unter blog.juba.de zu erreichen und der Blogcast, wenn ihr direkt auf die Seiten vom Blogcast wollt, unter blogcast.juba.de. Ja, und Juba schreibt man Juli, Ungarn, Bertha, Emil, Richard. So, das war für die das NATO-Alphabet nicht können. Und kannst du das noch im NATO-Alphabet buchstabieren? Das NATO-Alphabet kann ich dir leider nicht sagen. Nicht? Nein. Na gut, pass auf. Dann ich habe mit sowas nichts am Hut. Also dann nochmal im NATO-Alphabet. Also Juba schreibt sich. Juliet. Uniforce kenne ich. Nein, Uniform. Ah, Uniform. Also Juliet, Uniform, Bravo, Echo und Romeo. Natürlich Uniform, geht ja um die NATO. Da spricht man ja von Uniform. Ja, das sollten wir vielleicht dann mal für die nächsten Ausgaben ein bisschen zackiger raufkriegen hier, die Buchstabierung unserer Webadresse im NATO-Alphabet. Genau, also deine Hausaufgabe. Schöne Nee, wollte ich gerade an dich abdrücken. Ich hab da damit nichts. Lass es doch an unsere Hörer abdrücken. Die können doch einfach mal ein Audio-File aufnehmen, indem sie unsere Webadresse im NATO-Alphabet buchstabieren und dann spielen wir das einfach ein. Na, bin ich ja gespannt. Ja, also ran an die Aufnahmegeräte. Ran an die Buletten. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, also damit wir das jetzt mal abschließend gerade stellen, also unser Blog ist unter blog.juba.de zu finden. Und ich bin der Stefan. Stefan heißt nicht Thomas. Wir sagen ja auch nicht Scott. Nee, Scotty. Nee. Das hat er auch falsch verstanden. Scotch? Was hat er jetzt gesagt? Ich habe immer gesagt, Micha Scotch. Genau. Micha Scotch, verstehst du? Ja. Also, Andy G und Mr. Scotch, sollte das geklärt sein. Ihr könnt das ja in eurem Podcast auch nochmal gerade rücken. Genau. Ich hoffe, jetzt sind alle Missverständnisse aufgeklärt. aus dem Weg geräumt. Genau. Und ja. Dann guck mal, was noch so los ist, ne? Wir haben zwei Rückkehrer. Ja. Susanne ist wieder da. Die habe ich bemerkt. Ja. Und ja, sie hat viel erlebt im Sommer und jetzt hat sie mal wieder Zeit gefunden. Ist doch auch was Schönes. Ja, sie hat geheiratet, ne? Richtig. Und dann hat sie wie wir auch einen Jobwechsel hinter sich. Und ja. Stimmt. Und sie stimmt, die ist jetzt verheiratet, um Gottes Willen. Kennst du das mit den zwei Alten, die auf der Couch sitzen, wo die Omi zum Opi sagt, wollen wir heiraten spielen? Und der Opa sagt, okay, nimmt ein Holzbrett, wahrscheinlich ein Abendbrotbrett, um mal den Kontext zu wahren, und zieht es ihr über den Kopf. Und als sie wieder zu Bewusstsein kommt, die Oma fragt so, was war denn das? Und da sagt er, Hammerhai. Heiraten. Ach so, ey, der war ja clever, den kannte ich noch. Wir machen jetzt heiraten. Heiraten. Genau. Wollen wir heiraten spielen? Hammerhai, das war ein Hammerhai. Ja. Es war ein Hammerwitz, René, muss ich einfach mal sagen. Ja, ja, habe ich gemerkt. Na komm, lach doch mal. Aber ja. Du hast nur die Pause gelassen, damit unsere Zuhörer, die sich wahrscheinlich gerade in die Ecke geworfen haben vor Freude, die Chance haben, auch dann wieder Anschluss zu finden. Ja, ne, ich habe die Pause von 60 Sekunden habe ich ein bisschen gekürzt. Das merkt ihr nachher in der Endfassung dann. Ja. Genau. Ja, und noch jemand ist zurück. Und zwar, ja, da können wir gleich mal verweisen, unser Rateteam ist wieder da aus dem Black Stories Podcast. Genau, unser Blockzug fährt Maite ist zurück. Genau, unsere Naschkatze sozusagen, Maite und ihr Freund Leo sind wieder da. Die waren ganz schön lange in Venezuela. Ja, und sie haben ja jetzt auch die Chance, in dem Podcast, den wir damals vor ihrem Urlaub produziert haben, bei den Black Stories reinzuhorchen unter www.black-stories.de. Oder natürlich steht ja zum Download. Oder natürlich auch bei uns, genau. Ja, natürlich. Ja, und sie ist gut erholt, oder sie sind beide gut erholt und munter zurück, das ist sehr schön. Und ja, dreimal darfst du raten, wie warm es dort war. In Venezuela? Ja. Hättest du mir früher gesagt, hätte ich meinen Almanach mir hier an weißt du überhaupt, wo Venezuela liegt? An den Rechner gelegt? Natürlich. Ich vermute mal, das liegt in Südamerika. Ja. Nee, ja? Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Nicht, könnte auch, ja, doch, Südamerika. Südamerika, denke ich auch. Na? Und, ja. Und, ja, kennst du hier die Williams-Schwestern aus dem Tennis? Ja, Serena und Venus. Ja? Und, ja, und jetzt weißt du ungefähr, wenn du die kennst, so sind Maite und Leo zurückgekommen. Aha. Ja. Hat sich der Leo da einer Geschlechtsumwandlung unterzogen oder was? Nein, es bezog sich jetzt auf die Bräune der Haut. Ach so. Du. Da hättest du mich aber auch fragen können, ob ich Pittiplatsch kenne. Stimmt, der ist ja mindestens genauso braun. Ja. Ja, nein, also sehr lustig und Maite hat schon versprochen, dass irgendwann, wenn sie ein bisschen Zeit wieder hat, dann kommen auch ein paar schöne Impressionen aus Venezuela. Das wäre ja schön. Habe ich jetzt Maite unter Druck gesetzt? Nee, ne? Überhaupt nee, nicht. Oder? Das ist schön. Und damit wir länger was davon haben, könnte Maite das ja so in Etappen bringen. Also jetzt nicht so ein Monsterbeitrag mit einmal, sondern so immer, gerade jetzt im Winter, dass wir mal ein bisschen die Sonne noch in den Block reinkriegen. Na, wir lassen uns überraschen, was es sich einfallen lässt. Auf jeden Fall sind wir ganz doll gespannt darauf. Und ja, begrüßen Sie mal an der Stelle, ne? Susanne natürlich auch und Leo auch. Ja. Was gibt's bei dir Neues, René? Also so. Also nichts, alles klar. Alles nee, klar. Diesmal nicht wirklich, ja. Stimmt. Ja, du bist doch sonst immer der Newsversorger. Ja, aber ich bin jetzt beruflich so eingespannt gewesen, dass ich da irgendwie. Ja, ist irgendwie untergegangen. Ich kann nur sagen, ja, treib Sport. Sehr schön. Haltet euch fit. Ja. Geht arbeiten. Nee. Geht arbeiten, verdient Geld, macht, was euch Spaß macht. Genau, also doch zu Hause bleiben. Sagt mal wieder Danke und so. Ne? Das kennen wir ja. Nee, eine Sache ist vielleicht noch ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, Stefan. Und zwar macht Podshow jetzt den Gang nach Deutschland. Aha. Sie suchen gerade nach Firmenräumlichkeiten und sind da, glaube ich, so gut wie in Potsdam fündig geworden. Da, Potsdam ist ja ein Medienzentrum, eine Medienstadt. Ja, das heißt, Podshow Germany wird bald ganz, ganz in der Nähe von uns seine sich niederlassen. Ja, das ist doch was. Ja. Also ein aufstrebendes Unternehmen sozusagen. Ja, und siehst du, da sind wir schon gleich aufgrund der Zeit schon beim nächsten Thema. Lass uns erstmal kurz Musik spielen. Ich sehe, die erste Hälfte ist schon rum. So schnell ging das. Ja, so schnell ging das. Lassen wir uns ja bei der zweiten Hälfte ein bisschen mehr Zeit. Genau. Und, was hast du denn rausgesucht für tolle Musik? Ja, wir haben letzte Woche schon was von Matthew Ebel gehört und der ist eigentlich, ja, der macht richtig tolle Musik und deswegen hören wir gleich heute noch ein Stück von ihm. Mhm. Drive Away war es. There was a time when nothing stood in between us. Now there's a curve in the road so sharp it'll make you bleed. We don't talk, we just punch the clock. We can't find each other in the same old gridlock. Maybe a little. Machst du weiter? Ja, ich dachte, wir lassen noch ein bisschen unsere Zuhörer das Lied hören. Aber wir wollen es ja nicht zu sehr in die Länge ziehen. Hallo, da sind wir wieder zurück. Hallöchen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Pause. Ja. Was machst du eigentlich immer so in der unserer Werbepause, in unserer werbefreien Werbepause? Ich sitze hier auf meinem Stühlchen und warte, dass es weitergeht. Du sitzt doch neben mir. Hättest du doch sehen müssen. Ich lasse immer so das Lied so auf mich wirken. Machst die Augen zu und träumst. Träume, genau. Und dann wachst du auf und dann bist du wieder zu Hause. Ja, und dann wache ich immer auf, wenn du mich mit dem Ellenbogen so ganz kräftig anstößt. Nee, es geht weiter. Das Lied ist zu Ende. Ja, also toller Song unter music.podshow.com auch anzuhören. Und mehr ist ja jetzt eigentlich nicht zu sagen. Eine schöne Plattform für die ganzen Songs. Ja, was gibt's denn noch so an Allgemein-News? Ich habe mal ein paar rausgesucht, weil René hat ja diesmal nicht so viel. Ja, ganz nebenbei, für euren nächsten Schweden-Urlaub könnt ihr eure normale Antenne zu Hause lassen, weil Schweden ist der Vorreiter. Komplett Schweden ist jetzt mit terrestrischen digitalen Fernsehen ausgestattet. Mit dem, was wir hier auch haben? Also mit... Genau, was wir quasi hier mal in ein paar Städten haben, gibt's in Schweden jetzt... Ach so, flächendeckend. Flächendeckend, genau. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber wir waren vor den Schweden. Also zumindest wir hier. Ja, wir haben angefangen, aber wir brauchen länger. Gut, vielleicht ist unser Land auch größer. Ja. Ja, das nur nebenbei. Was noch zum Thema ja, Video letztendlich passt, hast du ja bestimmt auch gelesen. YouTube hat jetzt eine Beta-Version des Anti-Piraterie-Tools freigegeben. Das heißt, alle YouTube-Videos werden jetzt kontrolliert. Und ab 2008, habe ich gehört, ist vor jedem YouTube-Video ein 30-sekündiger Werbespot. Ja, ich denke mal, das wird einige abschrecken. Und ich denke mal, das wird sich auch wieder ändern, weil also 30 Sekunden, wenn du überlegst, manche Clips sind ja gerade mal 20, 30 Sekunden. Hm. Ja. Also für mich ist es die Überlegung, meine Videos nicht bei YouTube hochzustellen und deswegen habe ich mich auch jetzt schon für Podshow entschieden gehabt. Das haben wir alle gesehen. Ja. Genau. Was noch interessant ist, für alle Fans des intellektuellen Humors, beziehungsweise des Humors, was voll oder der voll unter die Gürtellinie geht, ab diesem Donnerstag geht's los mit Schmidt und Pocher. Echt? Ah, immer Donnerstag, 22.45 Uhr in der ARD, also alle, die GZ bezahlen, die dürfen das auch gucken. Echt? Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Machen wir nicht so schnell. So, also diesen Donnerstag, ich muss mir gleich meinen Movie. Ja, immer Donnerstag, 22.45 Uhr, in Konkurrenz zu TV Total, habe ich gelesen. Aber natürlich 22.45 Uhr. Richtig, eine Stunde lang. Auf der ARD. Im Ersten, genau. Öffentlich-rechtlich. ARD. Harald Schmidt und Oliver Pocher. Den Pocher finde ich ja nicht so schlecht. Naja. Außer wenn er Werbung für einen Mediamarkt macht. Die finde ich also. Ja, das macht er jetzt nicht mehr. Da ist er jetzt ein anderer. Ja, ist er jetzt der A-Promi-Pocher. Ja, aber letztendlich. C-Promi-Pocher. Es ist ein Experiment, denn wie ich schon sagte, der intellektuelle Humor trifft auf den absolut schweinischen, perversen und sonst was Humor. Ja, wir sind gespannt. Ich glaube, das geht nicht gut. Und wenn man so die Berichte in den Medien liest, wird es auch nicht lange ein Duo sein. Ja, horch doch nicht mal auf das, was die Medien erzählen. Da rauscht es öfter mal. Gut, dann erzähle ich die nächste Meldung nicht mehr. Doch, komm, die wollen wir jetzt noch wissen. Okay. Du bist doch totaler Fan von Germany's Next Topmodel. Läuft es? Nein. Aber es läuft ja wieder nächstes Jahr, glaube ich. Die nächste Staffel. Oder Ende des Jahres. Weiß ich nicht jetzt, wo, wann genau. Und wer ist nicht mehr dabei? Keine Ahnung. Wer war denn sonst immer dabei? Na, wer? Warte mal, Bruce bestimmt. Ja. Wo ist der? Verhungert. Nein, der wird nicht mehr dabei sein. Na, wo ist der? Der wird neue Projekte in Angriff nehmen. Ach so. Spekuliert wird, dass er zur ARD wechselt. Also im Zusammenhang mit Germany's Next Topmodel, das Wort Speck in den Mund zu nehmen? Spekulieren. Ist ja wohl ein bisschen daneben gegriffen, Stefan. Ach, das macht doch nix. Nee, da kann ich mir jetzt glatt übergeben. Ja. Ja. Komm, willst du noch einen Keks? Willst du noch was essen? Hast du schon Wein, hab heute schon eine Weintraube gelutscht. Sehr schön. Ja. Und wir können euch auch beruhigen. Es war ja auch zu lesen, dass Dieter Bohlen ihn unbedingt zu Deutschland sucht, den Superstar holen wollte. Aber da gab es schnell ein Dementi vom Sender. Ist auch gut so, glaube ich. Na, bin ich mal gespannt, was Bruce für neue Projekte anpackt. Ja. Ich könnte mir da schon was in der Gay-Ecke vorstellen. Ach, Quatsch, komm. Also ja, ich muss ja zugehen, ich habe das nie geguckt, Germany's Next Topmodel. Ich habe es immer nur so nebenbei mitgekriegt. Um den zu sehen, braucht das glaube ich auch gar nicht die Sendung gucken, weil wurde genug drumherum geredet. Ja, über ihn wurde ja viel berichtet. Ja. So ist das halt, ne? Ja, jetzt haben wir noch, siehst du, jetzt haben wir so uns versucht, an unser neues, altes Format zu halten, zeitmäßig. Ja, klappt super. Und so schnell durchgezogen, dass wir immer noch 10 Minuten über haben. Ja, wir sind doch lange nicht fertig, weil... Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir spielen doch noch, oder? Lass uns spielen. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja wie damals in der Grundschule. Die letzte Zeit ist immer zum Spielen da und wenn man sich anstrengt und beeilt, dann kann man mehr spielen. Ja, das stimmt. Na, dann wollen wir nicht weiter rumquatschen, sondern legen einfach mal los, oder? Ja, natürlich. Wir spielen jetzt das Frage- und Antwortspiel. Und wer fängt an? Ja, abzählen? Schnick, schnack, schnuck, ah, da verlierst du ja. Ja, was gibt's noch für Möglichkeiten, um einen Gewinner festzustellen? Tja, man könnte zwei Zettel schreiben, wo René und Thomas draufstehen. Oder zwei Strohhalme. Und der, wer den kürzeren zieht, der... Das stimmt. Ja, na, wie machen wir's? Hast du zwei da? Na, nimm, hast du zwei Stäbchen oder irgendwas da? Nee. Nee, hab ich nicht. Tut mir leid. Pass auf, ich nehme was in die Hand und du sagst, ob ich es in der linken oder in der rechten habe. Okay, ich guck auch nicht hin. Und warte mal, und wenn du es richtig errätst, dann hast du ja genug geraten und dann muss ich raten. Okay. Okay, wo habe ich's? Linke Hand. Nee, in der rechten. Ach, also so, muss ich raten. Gut, das heißt, ich suche den Beitrag raus. Okay, machen. Dann werde ich mal die Funktion im Blog verwenden, blog.juba.de, sprich Juliet, Uniform, Bravo, Echo, Romeo. So, zufälliger Blog-Eintrag. Dieses Feature hat... Habe ich das programmiert oder du? Das habe ich, glaube ich, programmiert. Ich glaube, das habe ich unter deinen Augen, als ich neulich bei dir war, programmiert, oder? Oh. Sagen wir es mal, es war ein Gemeinschaftsprojekt der Administrator. Ja, es geht um... Jetzt bin ich gespannt. Um was Großes. Um was Großes? Um ein Auto, um ein Haus. Nein. Um einen Gegenstand oder ein Ereignis? Nein, ein Ereignis ist richtig. Die Fußball-WM. Ja. Logisch. Ja, was Größeres hatten wir im letzten Jahr auch gar nicht. Genau. Fußball-WM, kann ein Beitrag von Dirk gewesen sein. Das ist richtig, das ist ein Beitrag von Dirk. Er hat bestimmt ein Spiel gesehen. Es geht gar nicht direkt darum, dass er ein Spiel gesehen hat. Er hat Fans gesehen. Das auch, ja. Doch, obwohl ich sehe gerade, er hat das Spiel gesehen. Sind es gelbe Fans, also gelb und blau? Nee. Ist da ein Foto bei? Es sind viele Fotos bei und das ist mal ein sehr schöner Hintergrundbericht. Also ich weiß, er hatte berichtet, irgendwie Hilfe die Schweden kommen, wo, glaube ich, auf dem Ernst-Reuter-Platz ganz viele schwedische Fans ja, zu sehen waren. Es war ein herrliches Bild. Und dann war er beim Spiel Deutschland, hat er eins gesehen, im Olympiastadion. Genau, im Olympiastadion ist es, aber das Spiel ist es nicht, sondern es ist wirklich außerhalb des Olympiastadions. Achso, er war ja bestimmt auch als Helfer irgendwie mal da, ne? Nee, als Helfer auch nicht. Also er hat sich schon ein Spiel angeschaut. Aber nicht Deutschland. Das war, ich warte mal, war das ein Deutschlandspiel? Das kann gut sein. Ne? Man, also hier sitzen noch deutsche Fans, ja. Aha. Es geht, kurz gesagt, ums Public Viewing. Ums Public Viewing? Und weißt du noch, wo er immer hingefahren ist und also wo er sich unter anderem auch Spiele angeguckt Natürlich, hat? Natürlich, im Treptower Park bestimmt. Nee. Da war er auch. Ja, aber er hat, also der hat ja überall Spiele angeschaut, der Dirk. Ach na, natürlich, wo kann man Public Viewing machen? Auf der Fanmeile vielleicht? Nee, auch nicht. Mensch. Also es gab wirklich tausende von Orten anscheinend. Ja, gute Frage. Du wirst, glaube ich, nicht drauf kommen. Ist eine U-Bahn-Station auch. Station? Eine Berliner U-Bahn-Station. Ja, da gibt es ja nicht nur zwei Stück. Immer eine U-Bahn-Station. Eine große U-Bahn-Station? Ja, so weiß ich nicht. Ein Platz. Ein Platz? Alexanderplatz? Nein. Wittenbergplatz. Ach, Wittenbergplatz. Ja, und zwar hat er sich Wittenbergplatz ein Spiel angeschaut. Ich überlege gerade, warum. Da ist er doch nach Arbeit. Er hat sogar mit dir telefoniert. Also eigentlich hättest du es wissen müssen. Na toll, hätte ich das gewusst. Ja, er hat sich auf dem Wittenbergplatz ein... Ja, auch. Sein Beitrag beginnt mit: Heute bekommt ihr einen kleinen WM-Bericht vom Wittenbergplatz. Ja, waren da nicht, wo die ganzen Fans da waren? Da sind aber keine holländischen Fans. Schwedische, Mann, Holland. Stimmt, Holland spielt ja gar keinen Fußball. Nee, die können ja keinen Fußball spielen. Ich habe gehört, und in der Schweiz gibt es keine Formel 1. So. Ja, ist auf jeden Fall mal, also ich sag mal die Beitrags-ID, und zwar ist das die 513. Und den Beitrag kann man sich mal angucken, da ist der Fernsehturm ganz groß zu sehen, die Kugel des Fernsehturms mit den Fußballflecken drauf und halt Fotos von einigen Fans, die sich um den Wittenbergplatz herum bewegt jetzt haben. Jetzt erinnere ich mich langsam. Genau, und dann gab es noch einen anderen schönen Bericht, deshalb bin ich auf die schwedischen Fans gekommen. Und ja. Ja, so WM-Berichte haben wir einige gehabt. Das stimmt. Haben wir eigentlich dieses Jahr mal so ein Ereignis, so ein, das Jahr neigt sich ja auch schon dem Ende, so ein richtig großes Ereignis? Ja, zurzeit findet ja in Berlin wieder ein Event statt. Und zwar, ich glaube, Festival of Lights nennt sich das. Da wird doch Dirk bestimmt auch hingehen. Ich gehe mal von aus. Also, wenn wir Glück haben, haben wir da auch einen Bericht im Blog. Weil wir sind ja der Erlebnisblog aus Berlin. Festival of Lights? Ja, da das werden alle gab's berühmten da nicht schon mal Gebäude, was? Das gibt's jedes Jahr, glaube ich. Alle berühmten Gebäude in Berlin werden dort erleuchtet. Mensch, ey. Ich sehe gerade, Dirk war ja auch auf der Popcom. Ja. Aber auch im letzten Jahr. Der ist überall. Der war auch dieses Jahr auf der Popcom. Ja? Da habe ich nichts von gelesen. Was nicht im Blog steht, ist nicht gewesen. Das gibt Ärger mit dir. Oh doch, ah, hier, Popcom kommt nach Berlin, Scala. Entschuldige. Ich entschuldige mich bei den Zuhörern, weil René liest gerade mal nochmal die Beiträge von diesem Jahr. Ich lese gerade die Blogbeiträge der letzten 3 Monate nach. Genau, weil du ja keine Zeit hattest. Ja, so, wir hätten noch 3 Minuten, Stefan, wie sieht's aus? 3 Minuten? Dann müssen wir ganz schnell noch ein paar Leuten gratulieren. Na gut, dann machen wir jetzt die Geburtstagskinder. Happy! Happy birthday to you! Are you happy? Happy! Ja, und da gibt's eine, die wir ganz lieb und ganz besonders herzlich grüßen, nämlich unsere ehemalige Kollegin. Na, weißt du, wer es war? Ja, Angela. Angela, jawohl. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Alles Gute und zum Geburtstag. Wir hoffen, du hast eine Riesenparty gehabt. Na? Also richtig riesig kann sie ja nicht gewesen sein, sonst wären wir auch da gewesen. Warum sagst du jetzt im Zusammenhang mit Angela riesig? Das ist echt gemein. Das war jetzt aber deiner. Dann schwebe ich mal schnell ein anderes Geburtstagskind ein. Und na komm, wir dürfen nicht vergessen, Domi zu grüßen. Und den René. Also ja, jetzt von stimmt. Angela, ne? Aber das mit dem René ist doch geheim, den dürfen wir doch gar nicht offiziell grüßen, oder? Ne, du heißt ja auch René. Außerdem, ja, noch ein Geburtstagskind Lass heißt uns auch das irgendwie verschleiern. René. ja. Genau, also ich muss ja sowieso noch einem René gratulieren. Der hatte auch Geburtstag und der Christopher hat auch Geburtstag gehabt. Der Christopher ist doch einer aus deiner Familie. So sieht's aus. Die haben alle so komische Namen. Der ist doch nicht komisch. Ich wollte scherzen, Entschuldigung. Der ist besser als Leo oder, wie heißt deine Tochter? Lena. Lena. Arm Lena. Gut, und ich habe auch noch ein Geburtstagskind. Und zwar ist hier der geil Ablabern-Podcast. Ist ein Jahr alt geworden. Oh. Mit Siegfried und Lutz. Herzlichen Glückwunsch. An euch. Genau. Unter geilablabern.co.uk. Ja. War nur Spaß. Sag nochmal die richtige Adresse. Geilablabern.de. Einfach mal, warte mal. Und zwar einfach mal bei Google, wenn man hinkommen will. Geil und 40 eingeben, glaube ich. Nee, geil. Lass doch mal die Schweine rein. Nein, das haben sie selber in ihrem Podcast. Genau. Geil 40 eingeben. Und dann ist es, der, auf der ersten Seite, also der 9. Eintrag ist es. Aha. Ja. Na, sehr schön. Aber ihr könnt auch über www.geldablabern.de kommt ihr da auch hin. Vielleicht sogar auch sicherer. Ja, vielleicht ist das die sichere Variante, genau. Ja. Hast du noch ein Geburtstagskind? Dann muss man ganz schnell meinen Kalender durchgehen, rückwärts. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch natürlich. An euch alle. Und, oh, jetzt bin ich gespannt. Maren, Mensch, die sagt aber, mir doch auch was. Ich glaube, sie hört den Podcast gar nicht, also von daher wäre es auch nicht schlimm gewesen. Nö, dann gratulieren wir dir auch nicht. Gut, ja, dann sind wir noch schon fast am Ende. Aber nur fast. Denn es fehlen die Kontaktmöglichkeiten. Richtig, und die hast du ja in 2 Wochen langer Arbeit auswendig gelernt. Auswendig gelernt, genau. Und zwar, ihr findet unseren Blog unter blog.juber.de, habt dort die Möglichkeit, ein Kontaktformular auszufüllen. Ihr könnt uns aber auch auf die Mailbox sprechen. Das ist eine ganz interessante Sache. Funktioniert mit jedem handelsüblichen Telefon. Und zwar wählt ihr einfach die Rufnummer 030 202 368 03. So, und ihr könnt jetzt euer Telefon direkt euer Kopfhörer halten und Stefan macht nochmal das Impulswählverfahren nach und ihr werdet sofort durchgestellt. Ja, Stefan kann es natürlich nicht. Also. Ja, du hast gesagt Impulswählverfahren. Ach, ich meinte doch hier, wie heißen die Töne? MFV-Töne? MFV. Mit ja. Freundlichen. Was auch egal. Immer. Egal. Also 030 202 36803. Kostet die meisten Leute ja heutzutage nichts mehr. Ist ein stinknormales Ortsgespräch, wenn man die Telekom Flatrate hat oder eine von Alice oder Versatel oder Arcor oder Kabel Deutschland. Dann ist es sogar ein kostenloses Vergnügen. Wir oder spielen diesen, die Telekom. Habe ich, glaube ich, sogar als erstes gesagt. Habe ich überhört. Ja, oder wir spielen dann diesen Kommentar dann auch. Ihr könnt uns auch ein MP3 schicken mit einem Kommentar. Das dann bitte an blog@juba.de. Der Stefan hat seinen Spamfilter rekonfiguriert. Das heißt, die Mail müsste auch ankommen. Oder ihr geht auf unsere Webseite unter blog.juba.de, klickt auf Kontakt und klickt dann auf den grünen Telefonhörer, gebt eure Telefonnummer ein und ihr werdet zurückgerufen. Ja, und dann könnt ihr eine Nachricht an uns hinterlassen. Oder ihr kommentiert einfach den Beitrag im Blog. Ja, das sind so erstmal die Kontaktmöglichkeiten. Nutzt irgendwas davon, wir würden uns riesig darüber freuen. Genau, und ich bin stolz auf dich, René. Hast du sehr gut gemacht. Ja. Ist schon die zweite Sache, die ich auswendig gelernt habe. Ich muss jetzt schon wieder anfangen, für die übernächste Woche die 34 zu üben. Genau. Ja. Die 34, das ist die nächste Folge. Und ja, René, da hattest du doch irgendwas vor. Lachen? Ich wollte einen Witz erzählen. Die 34. Ach Mensch, das ist ja Halloween. Happy Halloween. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir eine Halloween-Folge hingebastelt kriegen. Schaut einfach in den Blog. Ansonsten liefern da die vom letzten Jahr. Genau, schneiden wir alles raus vom letzten Jahr und machen eine Top-Sendung da draus. Ja. Also, entweder am 31. Oktober ist Halloween oder dann natürlich am 4. November. Ja, also immer schon die Augen aufhalten. Kann sein, dass es diesmal ein bisschen früher wird mit der nächsten Folge. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Ja. Dann sind wir durch, oder? Genau. Was machst du jetzt? Ich nehme jetzt das Motto von Matthew Ebel ernst und drive away. Um 21 Uhr? Wo willst du denn hindriven? Das sage ich dir nicht. Na gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß, Stefan. Ja, danke schön. Und was machst du? Ich weiß es noch nicht. Ich werde mich jetzt einfach mal hinsetzen und nachdenken. Ach, du bist ja so ein spontaner Mensch, ne? Ja. Nee, du guckst bestimmt jetzt mal, was in der Küche noch zu machen ist. Richtig, ich muss noch ein bisschen fegen, mein Zimmer fegen. Ja, dein Zimmer aufräumen. Genau. Verstehe. Aber wir wollen euch jetzt nicht noch langweilen. Richtig, denn ja, die Sendung ist zu Ende. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, so wie wir. Und ihr schaltet hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Genau. Wenn es heißt, der Blogcast von blog.über.de. Mit René und mit Thomas. Richtig. Bis dann, tschüss. Macht's gut, tschüss. Best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.